Ich habe selber sehr gute Kontakt mit meinem deutschen Kollegen. Wir treffen uns oft, also so draußen. Wir trinken zusammen einen Kaffee. Ich lade meinen Kollegen Beispiel bei mir zu Hause und das ist nicht bekannt. Also die Araber sehen das irgendwie. Ach, was? Was macht die? Die ist nicht Muslime mehr. Aber es ist mir egal, was die denken. Ich weiß genau, wer bin ich und was ich mache. Ich bin jetzt 41 Jahre alt geworden. Ich kann meine Entscheidungen alleine treffen und ich brauche keine Vormundschaft. Ja, das ist neu, ehrlich. Und auch jetzt mit meiner Beziehung, mit meiner Familie. Also ganz am Anfang, meine Familie haben irgendwie so komisch reagiert. Oma, die trägt jetzt nur eine Jeanshose und einen T-Shirt. Die trägt keinen langen Mantel, Beispiel. Die trägt sehr farbige Klamotten. Und sie war in Syrien anders. Sie hat nur die weiße Kopftuch getragen und so was Langes eigentlich. Ja. Aber ist mir jetzt wirklich egal, was die denken. Ich fühle mich besser so. Ich erziehe meine Kinder, ich mache meine Arbeit. Ich bin ein guter Mensch trotzdem. Meine Klamotten sagen nicht über mich. Hauptsache, mein Körper ist gedeckt und fertig. Das ist auch neue Entdeckung hier. Ich habe sogar Fahrrad hier gefahren. Okay. Ja, als ich also ein bisschen also dünner war, habe ich immer zu meinem Arbeit gegangen mit einem Fahrrad. Und Super. viele arabische Familien haben auch komisch reagiert. Aha, eine Frau mit Kopftuch und Fahrradfahren, die passen nicht zusammen. Aber es mir war wirklich egal. Wir haben oft also Fahrradtour gemacht mit meinen Kindern. Wir haben so also durch die Brücke gefahren. Das war wirklich eine sehr schöne Zeit für mich. Super. Ja. Klasse. Und Ja. bist du auch nicht alleine? Es gibt sehr viele türkische Ja, Frauen, die das auch machen. jetzt ja. Auch die syrische Frau, Ach die so. sind seit nur 4 oder 5 Jahren da, die fahren Fahrrad. Aha. Ja, wirklich. Ich habe viele Frauen auch mit Fahrrad hier gesehen in der Stadt. Und das hat mich gefreut. Ehrlich, ich bin nicht die Einzige. Super. Ja. Hat die Arbeit mit dem Frauen-Empowerment-Netzwerk auch dazu beigetragen, dass du eine andere geworden bist? Ja, also bei den Frauen-Empowerment, die Sache läuft anders. Ich habe eigentlich einen Verein gegründet und leider, das war nicht ganz willkommen von der Gruppe. Du hast einen Verein Verein, gegründet. ja. Was für einen Verein? Auch, er heißt GAIK, also GAIK bedeutet gemeinsame Aktion für interkulturelle Kommunikation. Also in diesem Bereich, also mit den Flüchtlingen zu tun, also Arabischkurse, Deutschkurse, Aktivitäten für die Kinder, Veranstaltungen. Wir haben viele, viele schöne Sachen zusammen gemacht eigentlich. Ich habe Gäste getroffen. Die haben mit Integration zu tun. Die haben sehr schöne Sachen für die neuen Flüchtlinge gegeben. Die haben das Leben hier in Deutschland irgendwie in so kleine Erklärung geklärt. Wir haben mit den Konflikten in der Familie auch reagiert, weil die leben jetzt, die Familien leben in Deutschland total anders, als was die in Syrien erlebt haben. Das System in Deutschland ist total anders und die Familien können das nicht verstehen und nicht akzeptieren. Was bedeutet, dass jede Person in der Familie eine Leistung bekommt? Also die sind gewohnt, der Vater ist der Person, der für die Familie Verantwortung ist. Alles, was die Familie braucht, bringt der Vater. Aber hier in Deutschland ist es total anders. Und die Rolle einer Vater und einer Mutter ist total anders geworden. Deswegen ist passiert sehr viele Konflikte und wir haben versucht, das irgendwie zu vermitteln. Darf ich mal eben zwischenfragen? Also der Verein, hast du den im Zuge der Flüchtlinge, die hier ankamen, gegründet? Ja. Also sozusagen, um deine Erfahrungen weiterzugeben. Genau. Und waren das speziell für syrische Frauen oder so? Nein, Oder nein, nein, allgemein. allgemein. Allgemein. Aber am meisten die waren syrische Frauen und Männer auch, nicht nur Frauen und Okay, Kinder. okay. Ja, ich weiß ich nicht. Habe ich das Gefühl bekommen, dass das war irgendwie viel vielleicht. Die haben das nicht erwartet oder die wollen, dass wir immer unter diesem Adresse Frauenempowerment arbeiten. Also wir dürfen nicht woanders jetzt, also alleine zu machen. Ich weiß es nicht genau eigentlich. Habe ich viele bekommen, aber allgemein Läuft der Verein noch weiter, den du leider gegründet nicht. hattest? Nein, die haben mich nicht geholfen, also weiter. Ich habe keine Nein. Förderung bekommen. Ach so, Ja, okay. deswegen, es läuft nicht weiter. Vielleicht war es ja dann irgendwann nicht mehr nötig. Doch nötig. Aber natürlich, also so kleiner Verein braucht Forderungen, braucht Hilfe. Und wir haben versucht, zusammenzuarbeiten, aber es hat nicht geklappt. Ja, ich kann verstehen. Also, meinem Team war auch ganz neu. Die sind Leute aus Syrien, die seit 2 Jahren da. Ich bin die Einzige, die seit länger her ist. Und natürlich, die brauchen auch Zeit, um zu integrieren, um zu verstehen, wie läuft die Sachen offiziell hier, wie die Gesetze sind, wie die Bürokratie in Büros und so weiter. Also alleine könnte ich das nicht schaffen, ehrlich. Ich brauche Forderungen von der Silent Klar. University, von den anderen Instituten, CBE oder anderen, aber leider, es hat nicht geklappt, weil ich war ganz alleine und alleine konnte ich nicht schaffen. Aber die Erfahrung war gut. Ich bin stolz auf mich selber. Ja, sicher. Wird er auch bestimmt noch zu irgendwas führen. Ja, die Idee ist immer noch da. Irgendwann wird Aber das. lass uns mal noch ein bisschen zurückgehen zu, du hast eben erwähnt auch, wie lange du schon beim Frauen-Empowerment-Netzwerk bist und dass ihr so schöne Sachen gemacht habt und so. Willst du mal ein bisschen erzählen? Was ist dir als besonders positiv in Erinnerung?